Fluchtautos sind überbewertet. Fliegende Teppiche sind die Zukunft. Willkommen zum Cluecast. Mit-Erdling. Gerade keine Möglichkeit, die Nase in ein Buch zu stecken oder einfach keine Lust zum selber lesen. Kein Problem. Wir vom ClueWriting Literaturblog übernehmen das Lesen und wünschen viel Spaß mit der folgenden Kurzgeschichte. Mehr zu unserem Projekt gibt es im Anschluss und hey, besucht uns doch wieder einmal. Wir mögen Besuch. Das letzte Gefecht. Sven schlug die Tür zu der verlassenen Berghütte zu und lehnte sich keuchend an den Rahmen. Der Geruch nach altem Bergkäse lag in der abgestandenen, heißen Luft, unangenehm und beißend. Das späte Nachmittagslicht fiel durch die zwei Fenster, sodass in der staubigen Luft einzelne Sonnenstrahlen erkennbar waren. Mittlerweile waren wieder die Grillen zu hören, die bei Svens Ankunft verstummt waren. Gehetzt blickte er sich um. Endlich war er allein und fürs Erste sicher. Noch immer schwer atmend, schob er den modrigen Holzriegel vor und lehnte sein Gewehr neben der Tür an die getäferte Wand. Dann warf er die rot verfärbten Einweghandschuhe, die er in der linken Hand gehalten hatte, auf den Boden. Immerhin hat er so den Gegnern keine allzu offensichtliche Spur hinterlassen. Dann blickte er sich in dem Raum um, der ein Ess- oder Wohnzimmer zu sein schien. In der Mitte des Zimmers lag ein riesiger und abgewetzter roter Orientteppich auf dem Boden. Darauf stand ein massiver, gebeizter Holztisch mit zwei Stühlen. Eine nackte, geschwärzte Glühbirne hing von der Decke, doch sonst war der Raum leer. Er humpelte zum Tisch und zog ihn zu dem Fenster, das direkt neben dem Eingang lag. Wenn es hier schon ein Ende finden sollte, dann würde er es ihnen so schwer wie irgend möglich machen und so viele er konnte mitnehmen. Er kippte das schmutzige Möbelstück so, dass die Platte das Fenster größtenteils verdeckte. Wenigstens eine Öffnung weniger, die er verteidigen müsste. Bei der Anstrengung zuckte ein starker Schmerz durch Svens Bein. Er biss die Zähne zusammen und versuchte, die Qualen in seinem rechten Knie zu ignorieren. Bereits den ganzen Tag machte ihm seine Dysplasie zu schaffen und je weiter er den Berg hochgerannt war, desto schlimmer waren die Schmerzen geworden. Er atmete einige Male tief durch und stieß einen leisen Fluch aus, bevor er sich wieder einigermaßen gefasst hatte. Er wusste genau, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb, doch er musste sich hinsetzen und sein Bein für einige Zeit entlasten. Also humpelte er zurück zu der Waffe, hob sie auf und setzte sich auf den Orientteppich. Die Schmerzen ließen rasch etwas nach, was es ihm einfacher machte, die Munition zu prüfen. Es waren nicht mehr genügend Schüsse, um ein Überleben wahrscheinlich zu machen, doch immerhin genug, dass er mit etwas Glück einige Gegner mitnehmen konnte, bevor es zu Ende ging. Das letzte Gefecht. Man würde sich noch lange Geschichten über seinen Heldentod erzählen. Und er würde als Märtyrer in Erinnerung bleiben. Seine ganze Kompanie war erledigt worden. Sie hatten die Flanke des Berges nicht halten können. Offensichtlich war es nicht immer ein Vorteil, die höher gelegene Stellung zu besetzen, vor allem dann nicht, wenn die Gegner viel bessere Kämpfer waren. Wahrscheinlich hatten diese bloß zwei oder drei Mann verloren, weil sie die Stellung im Sturm erobert hatten. Nun war Sven der Einzige, der noch von seiner Kompanie übrig war, und es war ziemlich sicher, dass er sehr bald von mehr als 10 Feinden umstellt sein würde, die nur darauf warteten, ihn auch noch zu erledigen. Doch er würde es ihnen nicht so einfach machen, nicht solange er auch nur einen Schuss übrig hatte. Er fragte sich, was seine letzten Worte sein sollten, die er schreien wollte, währenddem er auf alles schießen würde, was sich da draußen bewegt. Nicht, dass es da noch eine große Rolle spielte, doch er legte Wert darauf, dass seine Gegner wissen würden, dass er bis zum allerletzten gekämpft hatte. Noch immer konnte er die Schmerzen in seinem Knie fühlen, doch er wusste, dass sie bald nicht mehr wichtig wären. Das letzte Gefecht lag unmittelbar bevor. Sven prüfte seine Waffe ein letztes Mal und atmete tief durch. Mittlerweile hatte er sich gar an den alten Käsegestank gewöhnt. Plötzlich verstummten die meisten Grillen und ein Rascheln im Gras war zu hören. Sven erhob sich langsam und möglichst leise. Nun zählte der Überraschungseffekt und er würde nur eine Chance haben. Er ging möglichst langsam auf die Eingangstür zu und lehnte sich gegen die Wand neben dem noch freien Fenster, sodass man ihn von draußen kaum sehen konnte. Er konnte hören, wie sich seine Gegner in Stellung brachten und ihre Waffen bereit machten. Eine quälende Unruhe überkam ihn. Von den Geräuschen vor dem Fenster versuchte er darauf zu schließen, wie sich der Feind aufstellte. Er konnte hören, wie jemand Befehle flüsterte und begriff, dass sich fast alle Soldaten vor der Tür und den beiden Fenstern aufstellten. Sie würden wohl versuchen, die Öffnung mit Streufeuer zu belegen, sobald er auch nur den Kopf herausstreckte. Doch so leicht würde er sich nicht erledigen lassen, schwor er sich. Nach weniger als einer Minute war es soweit und die Gegner verstummten. Offensichtlich waren sie in Position. Sven atmete tief ein und trat mitten in die Fensteröffnung. Dann geschah alles innerhalb Sekunden. Er hob seine Waffe und schrie so laut er konnte: «Team Blau, gibt nie auf!» Dann feuerte er alle verbleibenden Schüsse auf die Gegner ab, die im Gras lagen. Zufrieden bemerkte er, dass er zwei erwischte, bevor er mehrere Treffer abbekam und die Farbe der unzähligen Paintball-Geschosse seinen Kampfanzug in ein Jackson Pollock-Gemälde verwandelten. Das war Das letzte Gefecht, geschrieben von Sarah und gelesen von Rahel. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Berghütte und es wurden die folgenden Clues eingebaut: Einweghandschuhe, Orientteppich, Märtyrer, Jackson Pollock und Dysplasie. Wir sind beeindruckt. Ihr habt es bis ans Ende der heutigen Kurzgeschichte geschafft. Aber bevor ihr schon wieder davon eilt, haben wir, wie versprochen, noch einige Informationen für euch. Clue Writing ist ein Literaturblog, der, wie so viele Freundschaftsprojekte, unter dem Einfluss von Koffein und nächtlichen Albereien entstanden ist. Seit jener verhängnisvollen Nacht schreiben beide Autorinnen, Rahel und Sarah, jeweils eine Kurzgeschichte pro Woche. Diese spielen immer an einem vorgegebenen Handlungsort und da das noch nicht schwierig genug wäre, werden zudem gewissenhaft 5 vorgegebene Stichworte, die Clues, integriert. Dadurch ist in der Zwischenzeit ein beachtliches und immer weiter wachsendes Textsammelsurium entstanden. Von actiongeladenem Abenteuer über ironische Romantik und Satire bis hin zum ernsthaft übertriebenen Horror, auf Clue Writing findet jede Leseratte etwas zum Knabbern. Und nun kommen dank dem Cluecast, dem Podcast zum Clue Writing Blog, selbst diejenigen auf die Kosten, die das Lesen lieber anderen überlassen. Weitere Informationen zu den Autorinnen und dem Projekt sowie viele weitere Kurzgeschichten sind auf dem Clue Writing Blog zu finden. Besucht uns ebenso auf Facebook, Twitter, Tumblr und Google+. Und vergesst nicht, den Cluecast zu abonnieren. Wir bedanken uns bei King Mob, die uns unter der Creative Commons License erlauben, unseren Podcast mit ihrer Musik zu verschönern. Paintballs!